Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 924 an Schiller. Herr Regierungsrat Vogt hat mich diesen Nachmittag besucht und mich abgehalten, Ihnen zu schreiben. Dagegen habe ich ihn gebeten, Sie bald zu sehen und Sie vom glücklichen Fortgang unserer literarischen Unternehmung zu unterrichten. Hätten Sie nicht für jetzt das bessere Teil erwählt, so würde ich Sie bitten, uns bald ein Zeichen Ihrer Beistimmung zu geben. Für mich ist dieses Wesen eine neue, sonderbare Schule, die denn auch gut sein mag, weil man mit den Jahren doch immer weniger produktiv wird und also sich wohl um die Zustände der andern etwas genauer erkundigen kann. Mich beschäftigt jetzt das Programm, das in zwei Teile zerfällt, in die Beurteilung des Ausgestellten und in die Belebung der polygnotischen Reste. Jenen ersten Teil hat Meyer zwar sehr schön vorgearbeitet, indem er alles zu Beherzigende trefflich bedacht und ausgedrückt hat, doch muss ich noch einige Stellen ganz umschreiben, und das ist eine schwere Aufgabe. Für die polygnotischen Reste ist auch getan, was ich konnte, doch alles zuletzt zusammenzuschreiben und zu redigieren, nimmt noch einige Morgen weg, indessen führt diese Arbeit in sehr schöne Regionen und muss künftig unserem Institut eine ganz neue Wendung geben. Nun kommt auch noch der Druck dazu, so dass ich das ganze Geschäft unter 14 Tagen nicht loswerde. Das Programm wird diesmal ungefähr 4 Bogen. Voss habe ich erst einmal gesehen, da ich wegen der Nässe mich kaum bis in die Bachgasse getraue. Er hat nun Burkhard Waldis an die Reihe genommen, um dessen Worte und Redensarten ins Wörterbuch zu notieren. Ich muss mich erst wieder zu ihm und seinem Kreise gewöhnen und meine Ungeduld an seiner Sanftmut bezähmen lernen. Dürfte ich an was Poetisches denken, so läse ich mit ihm wie sonst, denn da ist man gleich in der Mitte des Interesses. Knebel hat sich bei Hellfeld in ihrer ehemaligen Nachbarschaft am Neutor eingemietet, weit genug von Vossen, um von dessen Rigorismus nicht inkommodiert zu werden. Dafür wird er auch unserem Prosodiker das Wasser nicht trübe machen, denn dieser wohnt am Einfluss, er aber am Ausfluss des Baches. Ihren Vorschlag, Ferno und Hegel zusammenzubringen, habe ich ins Werk zu setzen schon angefangen. Übrigens gibt es morgen Abend bei mir einen Tee, bei dem sich die heterogensten Elemente zusammenfinden werden. Der arme Vermehren ist gestorben, wahrscheinlich lebte er noch, wenn er fortfuhr, mittelmäßige Verse zu machen. Die Postexpedition ist ihm tödlich geworden und somit für heute ein freundliches Lebewohl. Jena, am 2. Dezember 1803, G.